WDR 3 Lesung. Seit Sigmund Freud unseren seelischen Apparat inspizierte, hat sich unser Blick auf die Welt verändert. Schließlich kann alles und jeder Träger verborgener Ängste und Wünsche sein. In einer faszinierenden Kulturgeschichte der Psychoanalyse beschäftigt sich Lothar Müller mit den Objekten, mit denen Sigmund Freud sich umgab, und beschreibt, auf welche erstaunliche Weise sie Einfluss auf seine Arbeit hatten. Es liest Michael Kessler. Lustpumpe. Am 31. Oktober 1895 schreibt Freud an seinen Berliner Freund, den Biologen und Hals-Nasen-Ohren-Arzt Wilhelm Vlies: Ich war zuletzt mit der Darstellung der sexuellen Akte beschäftigt, habe dabei die Lustpumpe, nicht Luftpumpe, und andere Kuriosa entdeckt, rede aber für eine Weile nichts. Was es mit dieser kuriosen Entdeckung auf sich hatte, wissen wir nicht. Freud deutet lediglich an, einer Migräne wegen habe er den Ausflug in den Mechanismus der Sexualakte unternommen. Er kam nie wieder auf die Lustpumpe zurück. Sie ist indessen auch als virtuelles Konstrukt geeignet, die Klasse von Dingen vorzustellen, um die es hier gehen soll. Die Instrumente und Apparaturen der experimentellen Wissenschaft. Als Freud begann, das Unbewusste zu erforschen, war er seit Jahren mit ihnen vertraut. Er hatte die Destillierkolben der Chemie gehandhabt, die Seziermesser der Pathologie, die Messgeräte zur Aufzeichnung willkürlicher und unwillkürlicher Muskelbewegungen. Wie die Messerbänkchen von der Geschichte der Tischsitten nicht nur erzählen, sondern an ihrer Entwicklung teilhaben, so sind die Instrumente und Apparaturen zugleich Agenten und Zeugen der Wissenschaftsgeschichte. Sie sind in der Klinik und im Labor nicht einfach nur anwesend. In ihnen materialisieren sich Fragestellungen, Hypothesen, Theorien. Die Lustpumpe ist ein rein intellektuelles Konstrukt, aber sie hat ihren Ort in der Ordnung der Dinge. Freud setzt sie von der Luftpumpe ab, aber sie muss das mechanische Prinzip mit ihr teilen, sonst trüge sie ihren Namen zu Unrecht. Sie verwandelt die Lust in ein Analogon der Luft, macht sie zu etwas, das sich komprimieren oder entziehen lässt. Die Luftpumpe war ein Star unter den Apparaturen beim Aufschwung der experimentellen Wissenschaften im 17. Jahrhundert. Der Philosoph Thomas Hobbes und der Physiker Nicholas Boyle gerieten über die in ihr materialisierten Hypothesen in Streit. In einem der berühmtesten Gemälde der Wissenschaftsgeschichte, Joseph Wright of Derby's An Experiment on a Bird in the Air Pump von 1768, hat sie einen unheimlichen nächtlichen Auftritt bei Kerzenlicht, in der Form, in der sie vor allem die Fantasie der Zeitgenossen erregte, als Vakuumpumpe. Ob die Lustpumpe wie eine Luftpumpe den Innendruck erhöht oder senkt, oder wie eine Wasserpumpe als Zirkulationspumpe fungiert, verrät Freud nicht. Aber er sagt, dass er sie beim Studium der sexuellen Akte entdeckt, nicht etwa erfunden oder konstruiert habe. Sie muss etwas mit der Regulierung der Lustempfindungen zu tun haben, ist mithin kein Instrument des Laboratoriums, sondern ein Element der inneren Apparatur des Menschen. Die Frage, was Freud hier entdeckt zu haben glaubte, ist nicht müßig. Es gibt keine kontextlosen Entdeckungen. Sie sind immer in Fragestellungen, Hypothesen, Infrastrukturen eingebettet. Der Begriff der Lustpumpe fällt Freud nicht irgendwann ein, sondern an einem Scheitelpunkt seiner intellektuellen Biografie. Noch ist er an die Kliniken und Laboratorien, an ihre Apparaturen und experimentellen Standards gebunden, und schon hat er sich von ihnen zu lösen begonnen und ist ein großes Stück auf dem Weg gegangen, der zur Traumdeutung führen wird und zum Entwurf eines psychischen Apparats, der ganz seinen eigenen inneren Gesetzmäßigkeiten folgt. Er hat in diesem Spätherbst 1895 in einem eruptiven, häufig in den Nachtstunden vorangetriebenen Arbeitsprozess einen langen theoretischen Text zu Papier gebracht, in dem er die psychische Apparatur, die sich ihm abzuzeichnen begann, an die Gehirnanatomie und die Physiologie zurückbinden wollte. Bereits im Frühjahr 1895 hatte er an Wilhelm Vlies geschrieben, er habe sich in das Projekt einer Psychologie für den Neurologen verrannt. Nun, am 20. Oktober 1895, berichtet er euphorisch von einem Durchbruch. In einer fleißigen Nacht der verflossenen Woche, bei jenem Grad von Schmerzbelastung, der für meine Hirntätigkeit das Optimum herstellt, haben sich plötzlich die Schranken gehoben, die Hüllen gesenkt und man konnte durchschauen vom Neurosendetail bis zu den Bedingungen des Bewusstseins. Es schien alles ineinander zu greifen. Das Räderwerk passte zusammen. Man bekam den Eindruck, das Ding sei jetzt wirklich eine Maschine und werde nächstens von selber gehen. In seinem in zwei Heften niedergelegten Text nimmt Freud das noch junge Konzept der Neuronen auf, um an ihren Bewegungen die Funktion des Gedächtnisses, die Psychopathologie der Hysterie, aber auch die Entstehung von Erinnerungsbildern, Wahrnehmungen und wahrnehmungsunabhängigen Vorstellungen im normalen Bewusstsein zu demonstrieren. Die Neuronen sind die kleinsten lokalisierbaren physischen Einheiten, auf denen die psychischen Vorgänge basieren. Äußere und innere Reize wirken auf das Neuronensystem ein, müssen kanalisiert und abgeführt werden. Den aus den Körperzellen selbst, aus den Elementarbedürfnissen Hunger, Atem und Sexualität hervorgehenden Reizen kann sich das Neuronensystem so wenig entziehen wie den Außenreizen. Im System der Fließströme und neuronalen Verschaltungen gibt es durchlässige Neuronen, durch die alle Erregungsabläufe widerstandslos und rückstandsfrei hindurchgehen, und undurchlässige, mit Widerstand behaftete, in denen von Erregung zu Erregung Bahnungen entstehen, Verbindungswege der Neuronen untereinander. In ihnen vermutet Freud die Träger des Gedächtnisses, wahrscheinlich also der psychischen Vorgänge überhaupt. Es muss hier nicht im Einzelnen interessieren, wie Freud das Neuronensystem als kompliziertes Netz von Leitungsbahnen schildert. Die Möglichkeit der Entdeckung einer Lustpumpe scheint dort auf, wo Freud das Funktionieren des Apparats im Modell der Aufnahme und Abfuhr von Reizen erörtert. Denn dieses Modell ist eng an das Verhältnis von Lust- und Unlustempfindungen gekoppelt. Die Vermeidung von Unlust setzt Freud als eine erwiesene Grundtendenz des psychischen Lebens voraus, den Aufbau von Unlust als Normaleffekt der Not des Lebens. Die Lust definiert er als die Abfuhrempfindung, die bei fallendem Niveau der Drucksteigerung im Neuronensystem entsteht. Alle Erregungsvorgänge stehen in diesem ersten großen Entwurf des psychischen Apparates mit dem Zentrum der Verschaltung der neuronalen Fließströme, der Gehirnrinde, in Verbindung. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass die Lustpumpe ein Überbleibsel dieser spekulativen Fortschreibung der zeitgenössischen Gehirnanatomie in diesem frühen Entwurf des psychischen Apparats darstellt. Man hat sie sich als eines jener heuristischen Hebzeuge vorzustellen, von denen der Experimentalphysiker Georg Christoph Lichtenberg im 18. Jahrhundert sprach. Sie ging mit dem Manuskript unter, das Freud an Wilhelm Fließ sandte und trotz der Mühen, die er darauf verwandt hatte, nie wieder von ihm zurückforderte. Freuds Teppich. Zu den Bestsellern im Shop des Freud-Museums in London gehört das Mauspad Freuds Teppich. Es verwandelt den Teppich mit dem charakteristischen Rautenornament, den die Besucher im Behandlungszimmer über der Couch haben liegen sehen, in ein Souvenir. Auf der Werbebanderole, die es trägt, sind seine Vorzüge notiert. Functional, decorative, washable and colorfast. In diesem Parallelogramm von Eigenschaften passt das Abwaschbare zum Funktionalen, das Farbechte zum Dekorativen. Der rutschfesten Unterseite, in die das weltweit patentierte Markenzeichen eingeprägt ist, entströmt ein leichter Gummigeruch, über die nur ein wenig aufgeraute Oberseite wird die Computermaus gut gleiten können. Das Mauspad, 26 x 18 cm groß, ist keine maßstabsgerechte Verkleinerung des Originalteppichs, sondern dem Normalformat des Computerzubehörs angepasst. In den 26 cm der Längsseite sind etwa 2 cm für die beidseitigen Fransen des Teppichs enthalten. Sie sind ein Tribut der funktionalen an die dekorative Seite des Mauspads. Sein Ort ist der Schreibtisch, nahe am Computer. Computer sind Schrift- und Bildmedien zugleich. Die Maus, die über das Teppichimitat gleitet, ist ein magisches Instrument. Sie eröffnet ihrem Besitzer den Zugang zum Gestöber des Aktuellen, zu den Schätzen der Archive, zu einem Reservoir unendlicher Verknüpfungen. Die Banderole des Mauspads koppelt die Magie der Computertechnologie an das Energiefeld der Objekte im Londoner Museum, an die Memories, Dreams and Fantasies der Patienten auf Freuds Couch. Das Mauspad ist ein Kind des modernen Museumsmarketings. Man kann Freuds Teppich auch als Lesezeichen oder Untersetzer erwerben. Die Originale von Couch und Teppich wurden zu Museumsobjekten, als 1986 das Londoner Freud-Museum in dem Haus eröffnet wurde, in dem Freud am 23. September 1939 gestorben war und seine Tochter Anna Freud bis zu ihrem Tod 1982 gelebt hatte. Fast ein halbes Jahrhundert lang changierten sie zwischen Relikt und unberührbarem musealen Objekt. Zum Inventar in Freuds psychoanalytischer Praxis in London gehörten sie nur kurz. Erst im Juni 1938, gerade noch rechtzeitig, hatte Freud den Gang ins Exil angetreten. Es war angesichts der hohen Transportkosten nicht selbstverständlich, dass die Behandlungscouch ihn begleitete. Der Neukauf eines ähnlichen Möbels in London wäre billiger gewesen. Das legt die Vermutung nahe, es sei Freud wichtig gewesen, auch im Exil seine Patienten auf der Couch seiner Wiener Praxis behandeln zu können. Die Fotografie, zumal die Porträtfotografie, war schon im 19. Jahrhundert zu einem Schlüsselmedium der Herstellung von Andenken geworden. Als die Familie Freud Wien verlassen musste, veranlasste der Pädagoge und Psychoanalytiker August Eichhorn den jungen Fotografen Edmund Engelmann, die Geburtsstätte der Psychoanalyse zu dokumentieren, damit ein Museum geschaffen werden kann, wenn der Sturm der Jahre vorüber ist. Engelmann fotografierte nicht nur die Wohnung im Mezzanin der Berggasse 19, sondern auch das Treppenhaus und die Fassade des Gebäudes, vor dessen Balustrade eine Hakenkreuzfahne herabhing und über dessen Eingangstür ein Tuch mit Hakenkreuz gespannt war. Seit diese im Mai 1938 entstandenen Aufnahmen 1976 erstmals publiziert wurden, trugen sie dazu bei, dass die Banderole zum Mauspad, die Couch, die der Teppich bedeckte, als das berühmteste Möbelstück der Welt bezeichnen kann. Zu den Vorgaben Engelmanns gehörten der Verzicht auf Blitzlicht und Scheinwerfer, das Auslassen der Intimräume, Schlafzimmer und Toilette sowie die Separierung der Porträtaufnahmen Freuds, seiner Frau Martha und seiner Tochter Anna von der Dokumentation der Wohnung. Im Rückblick wirken daher die Räume, als seien sie von ihren Bewohnern schon verlassen. In der Abwesenheit von Menschen treten in Wohnungen die Dinge hervor. So auch hier. Der Koffer, der im Vorzimmer der Ordination Freuds vor der vergitterten Eingangstür steht, der von kleinen ägyptischen Figuren eingerahmte antike Chinese auf dem Beistelltisch rechts vom Schreibtisch, vor ihm die weiße Schale mit Rauchutensilien, die Antiquitätensammlung, die Arbeits- und Behandlungszimmer prägt, die Blumenvasen auf den runden Tischen im Behandlungszimmer Anna Freuds und im Zimmer Tante Minnas, der Schwester von Martha Freud, die Vitrine mit Medaillen, Sammelstücken und Tassen, die vielen Fotografien von Familienmitgliedern, Freunden und Kollegen Freuds an den Wänden, auf die der Blick der Kamera trifft, die zahlreichen Verwandten des Teppichs, der über der Couch im Behandlungszimmer liegt. Wer diese Dinge auf den Fotografien Engelmanns sieht, weiß, dass sie wenig später aus der Wohnung verschwanden. Marie Bonaparte, Schülerin und Freundin Freuds, die maßgeblich an der Organisierung der Ausreise Freuds und seiner Familie beteiligt war, notierte kurz vor dem Umzug die Antwort Martha Freuds auf ihre Frage nach der Herkunft der Couch. Madame Freud teilt mir mit, dass der analytische Divan, den Freud nach London mitnehmen wird, Ihnen von einer dankbaren Patientin, Madame Bonveniste, um 1890 geschenkt worden ist. Marie Bonaparte nennt, wie Freud selbst, das Möbel nicht Couch, sondern Divan. Das ist ein Sesam-öffne-dich-Wort. Es versetzt uns aus den Kliniken und Laboratorien, in denen wir Freud inmitten von Instrumenten und Apparaturen begegnet sind, in die Regionen des Fin des Siècle, in denen Sofa, Ottoman und Teppich das bürgerliche Interieur in eine Bühne des Orientalismus verwandelten. Sigmund Freuds Schwager Moritz Freud, der Mann seiner in Berlin lebenden Schwester Marie, handelte mit Teppichen, die er in Smyrna oder Thessaloniki erwarb. Eine Porträtfotografie, die sich in Freuds Besitz befand, zeigt ihn in weißer Djellabe, aus der nur sein bärtiges Gesicht heraussticht. Edmund Engelmanns Fotografien zeigen, dass die Couchbedeckung zu einem ganzen Ensemble von Teppichen gehörte. Auf die Wand neben der Couch war ein Teppich gespannt, ein weiterer bedeckte den Boden, ein vierter den Tisch, auf dem Antiquitäten stehen. Als einen Kaschkai, die nomadische Stämme im Persien des 19. Jahrhunderts knüpften, stellt die Banderole des Mauspads das Original vor. Diese Zuordnung haben erst neuere Expertisen ergeben. Freud selbst glaubte, es handele sich um einen jener Smyrna-Teppiche, die in den Reklameannoncen der Tagespresse allgegenwärtig waren. Freud muss ein guter Kunde der Wiener Teppichhändler gewesen sein. Es fällt nicht schwer, seine analytische Couch in die orientalisierende Mode des Fin des Siècle einzuspinnen. Man muss nur hinter den Schwarz-Weiß-Fotografien Engelmanns die Farbe sichtbar machen. Dann tritt diese Stimmung sogleich intensiver hervor. Man ahnt das gedämpfte Licht in den Salons und die Angst vor dem Verschießen der Stoffe durch direkten Sonneneinfall, die Feindschaft, die zwischen den Dekorateuren und Tapezierern und der Farbe Weiß herrschte. Ist nicht die Stimmung, die Divan und Teppiche ausstrahlen, ein ideales Medium der Kontemplation und Regression? Die Ottomanen und Sofas sind das Gegenteil von Stühlen, die aussehen wie stumme Imperative, die das Geradesitzen erzwingen. Ihre Polster und gebauschten Kissen scheuen den rechten Winkel, sind mit den geschwungenen Linien und Körperformen im Bunde. Mit unverhohlener Verachtung hat der Architekturkritiker Siegfried Gideon, der Anwalt der Patentmöbel und der funktionalen Modernisierung, den Verlust der klaren Umrisse und straffen Binnenstrukturen in den Sofas und Divanen beschrieben. Das Fransenwerk, das über die zu stümpfen rückentwickelten Beine herabhing, das Knochenlose der Polsterungen, die Herrschaft des Tapezierers, der seinen Namen vom Teppich herleitet, über das Mobiliar des Orientalismus, die Vorliebe für dämmerige Interieurs. Das Mobiliar des Orientalismus lässt sich als Zwitter zwischen Sessel und Bett, Schlafmöbel und Sitzgelegenheit beschreiben, aber auch, wenn es sich, wie die Chaiselongue dem Namen nach, als ausgedehnter Stuhl vorstellt, begünstigt es die Horizontale und lädt die Vertikale ein, sich ihr zuzuneigen. Die Chaiselongue steht aber nicht im Schlafzimmer, sondern im Boudoir oder Salon. Als Ruhebett, das sich im Alltag angesiedelt hat, weicht sie die Grenze zwischen Schlafen und Wachen, Nacht und Tag auf. Die Historiker des Mobiliars, die ihre Genealogie erforscht und ihre aristokratisch-höfische Herkunft aufgezeigt haben, lokalisieren ihren Ursprung in der Trennung der öffentlich-repräsentativen Sphäre vom Privatbereich. Und sie haben gezeigt, wie das ursprünglich geschlechtsneutrale Bequemlichkeitsangebot des Lit de Repos, auf das seit dem 17. Jahrhundert Männer und Frauen gleichermaßen eingingen, sich im Orientalismus des 19. Jahrhunderts immer enger mit dem Bild der Odaliske und der erotischen Verlockung verband. Der Gravitationskraft des Mobiliars sind in den Romanen von Gustave Flaubert bis Theodor Fontane und darüber hinaus vor allem Frauen ausgesetzt, deren Träumereien auf Sofas und Ottomanen ihre Verführbarkeit begünstigen. Die Lockerung des Tugendpanzers ist eng verbunden mit der Beflügelung der Einbildungskraft durch die Horizontale. Sie führt dazu, dass lange vor Freud Divan und Sofa ein enges Bündnis mit dem Erzählen eingehen. Es wird vom literarischen Orientalismus des 18. Jahrhunderts in enger Anlehnung an die ersten Übersetzungen von Tausend und einer Nacht geschlossen. Hier wird der Teppich zum fliegenden Teppich und zieht den Divan, mag er auf noch so schwerfälligen Füßen stehen, in die Sprachbewegung der Libertinage hinein, die das Erzählen der galanten Abenteuer mindestens so sehr genießt wie die Abenteuer selbst. Das sprechende Sofa, das von den Abenteuern berichtet, deren Schauplatz es gewesen ist, wird zu einem bequemen Medium der Pornografie, aber auch zum Instrument der Sittenkritik, wie in Claude Prosper de Crébillon's Roman Le Sofa, 1739. Der Teppich, der die Couch bedeckt, ist ein Produkt der Verknüpfungskunst, die Freud als Bild für die Gedankenfabrik des Traums verwendet. Leicht lässt sich die Traumdeutung als Verfahren der Auflösung aller Knoten beschreiben, aus denen der Teppich und seine Ornamente hervorgegangen sind. Und wenn man bedenkt, dass die Rautenformen, die Freuds orientalischen Teppich prägen, die Einbildungskraft des Betrachters, anders als die großen europäischen Wandteppiche mit ihren Bilderzählungen, gerade nicht an konkrete Inhalte binden, wird die Analogie noch suggestiver. Die Muster der über die Couch gelegten und an die Wand gespannten Teppiche, die den Patienten während der Behandlung vor Augen standen, erscheinen dann als Entgrenzung der Einbildungskraft ohne Vorgabe einer Richtung. Manchen seiner Leser ist Freud als ein Nachfahre des Sultans erschienen, dem seine Patienten aus der Scheherazade-Position heraus Geschichten erzählen, um ihr Leben zu retten. Die archäologische Sammlung. Freud hat die obsessive Energie, die in den Aufbau seiner archäologischen Sammlung floss, mit seiner Sucht nach Zigarren verglichen. Ebenso eng aber waren Sammelleidenschaft und Reiselust verschwistert. Nicht von ungefähr las Freud in die Ladenschilder fremder Städte die Antiquitäten hinein. Zu den ersten Erwerbungen, von denen er Wilhelm Vlies Anfang Dezember 1896 berichtete, gehörten Gipsabgüsse von Statuen aus Florenz. die Kopie des sterbenden Sklaven Michelangelos, der auf einer Fotografie hinter Freud zu sehen ist, könnte zu ihnen gehört haben. Untypisch ist sie zum einen, weil es sich um einen Gipsabguss handelt, zum anderen, weil die Statue trotz der Verkleinerung gegenüber dem Original recht groß ist. Freud ist von der Renaissance rasch zu den antiken Mittelmeerkulturen von Ägypten bis Rom übergegangen und hat Originale von Kleinplastiken aus Stein, Bronze und Terrakotta, Tempelgaben, Masken und zahlreiche Alltagsgegenstände gesammelt. Freud stand als Reisender vor den großen Werken der alten Kunst in den Vatikanischen Museen in Rom, wie zuvor bei seinem Paris-Aufenthalt im Louvre. An seine Verlobte schrieb er über den Louvre: »Da waren assyrische Könige, so groß wie die Bäume, die Löwen wie Schoßhunde im Arm halten, geflügelte Mannstiere mit schön frisierten Haaren, Keilinschriften so nett, als wären sie gestern gearbeitet, in Ägypten bemalte Bas-Reliefs in brennenden Farben, ganze Königskolosse, wirkliche Sphinxe, eine Welt wie im Traum.« Anders als sein Freund Wilhelm Vlies, dessen Kunstgeschmack am klassischen Schönen orientiert blieb, vollzog Freud, als er seine Sammlung aufzubauen begann, die Öffnung der Archäologie für Relikte aller Art mit. Der Philologe August Friedrich Wolff hatte schon 1807 in seiner Darstellung der Altertumswissenschaft nach Begriff, Umfang, Zweck und Wert im Blick auf ein gewöhnliches Gerät alter Keller und Küchen geschrieben, dass sie beinahe gar nicht unter ästhetische Betrachtung fallen, aber vor der Verengung des Studiums gewarnt, die geschehe, wenn man, wie bei der Notiz der alten Kunstwerke jetzt meistens geschieht, mit falschem Ekel bloß das Klassische und Schöne aushöbe, alles Übrige aber sogenannten Altertumskrämern überließe. Freud wird dieses Plädoyer für die Überbleibsel gemischter Art kaum gekannt haben. Aber die Breite seines Sammlungsinteresses entspricht seiner Aufmerksamkeit auf die Überlebsel älterer Bewusstseinsinhalte in jüngeren Lebensepochen, von denen er in den Briefen an Wilhelm Vlies Ende 1896 spricht, als er das Schlusskapitel der Traumdeutung konzipiert und der Aufbau der Sammlung bereits begonnen hat. Die Überlebsel gehören wie die Überbleibsel zur Sphäre des scheinbar Unbedeutenden, Kleinen, des Abfalls, in dem der Analytiker das bedeutsame Detail zu entdecken hat. Am Ende umfasste Freuds Sammlung weit über 2000 Stücke. Und sie war über ihr ursprüngliches Kerngebiet, die alten Kulturen des Mittelmeerraums von Ägypten über Griechenland bis in die römische und hellenistische Welt hinausgewachsen. Kleinfiguren römischer Gottheiten, Sphinxe in Gestalt kleiner Anhänger, attische und unteritalische Vasen, archaische und hellenistische Terrakotten, Schüsseln, Öllampen, Pilgerflaschen, Phallusamulette, obszöne Satyren und Silenen, archaische Fruchtbarkeitsgöttinnen, Schüsseln und Krüge aus Zypern, Amulette und Gemmen und Ringe, Skarabäen, ägyptische Sargmasken, Mumienporträts und vieles mehr. Seit den 20er Jahren weitete sie sich auf die außereuropäischen Kulturen hinaus, nahm südamerikanische Steinbeile und Idole, indische und chinesische Krieger- und Buddha-Figuren auf. Einen systematischen Plan scheint Freud beim Aufbau der Sammlung nicht verfolgt zu haben. Ein Sammlungsverzeichnis aus dem Jahr 1914, das Ernest Jones in seiner Biografie erwähnt, ist verloren. Greifbar wird der Sammler Freud vor allem in den privaten Korrespondenzen, in den Briefen an Vlies, an C.G. Jung oder an Sándor Ferenczi in Budapest, der ihm vor dem Ersten Weltkrieg als Mittelsmann für Ankäufe aus Grabungen in Ungarn diente. Der Briefwechsel mit Ferenczi zeigt, dass Freud den Grundstock seiner Sammlung legen konnte, ohne sich finanziell übernehmen zu müssen. Wie viele Liebhaber von Antiquitäten profitierte er davon, dass die Bauern auf den Feldern Südeuropas ihr Einkommen dadurch aufbesserten, dass sie auf eigene Faust Grabungen unternahmen und am etablierten Kunsthandel vorbei in den Markt einschleusten. Nach dem Ersten Weltkrieg versiegten diese Quellen weitgehend. Mitte Januar 1910 schickte Sándor Ferenczi zwei Kleinfiguren aus Renjanin in der Vojvodina. Der Händler verlangt für den Hermes 22, für den primitiven Amor 28 Kronen. Freud berechnete zu dieser Zeit 40 Kronen für eine Behandlungsstunde und sagte postwendend zu: Die beiden Figuren sind gut und werden behalten. Bitte das dem Händler zu sagen. als wenig später in der Nähe von Dunapentele, etwa 70 Kilometer südlich von Budapest an der Donau, Alltagsgegenstände aus einem römischen Militärlager des 1. bis 4. Jahrhunderts nach Christus ausgegraben werden, war Freud sofort nachdrücklich interessiert. Ferenczis Mittelsmann hatte Tagelöhner für die Grabungen angeheuert, die sich auf den Friedhof des Lagers konzentrierten. Der Nachschub kam unregelmäßig. Als Nachrichten vom Antiquitätengrund ausblieben, war Freud enttäuscht. Aber dann kam eine Sendung aus Budapest an. Lieber Herr Professor, hier der archäologische Nachtrag zu meinem letzten Briefe. Der Ausgrabemann war bei mir und brachte einige nicht unschöne Tongefäße, eine Pfeilspitze, eine Schnur Glasperlen und einen bronzenen Schlüssel, die ich ihm zusammen um 20 Kronen abkaufte und Ihnen hiermit einsende. Diese Sachen soll er vor 2 Wochen ausgegraben haben. Bei schönem Wetter hofft er, mehr leisten zu können. Er hat mir eine Menge sehr schöner silberner Münzen gezeigt. Auch hat er eine Anzahl der bekannten Lämpchen von diverser Form. Wollen Sie davon welche? Freud wollte sich die Billigkäufe nicht entgehen lassen und kündigte die Übersendung einiger 100 Kronen als Vorschuss für den Schatzgräber an. Wenn ihm die Bauern zutragen, was sie an besseren Objekten finden, Glas, Ringe, Statuetten, so muss er sich getrauen können, ihnen die Abnahme bei uns zu versprechen. Zwar behandelt Freud den Antiquitätenhandel demonstrativ als Nebensache, aber in diesem Brief vom 13. Februar 1910 steht er am Beginn, bevor es um die Libido als Urkomplex der Hysterie geht und um einen drohenden Angriff von Karl Kraus auf die Psychoanalyse. Außerdem lieferte er Ferenczi erste Eindrücke von der Behandlung des reichen jungen Russen, der später als Wolfsmann berühmt werden sollte. Die Sammelleidenschaft ist im Analytiker Freud stets wach. Nachdem er Ferenczi die seltsamen Symptome blasphemischer Beschimpfungen des jungen Russen geschildert hat und die noch seltsameren Übertragungen schon nach der ersten Sitzung »Jüdischer Schwindler, er möchte mich von hinten gebrauchen und mir auf den Kopf scheißen«, fällt ihm das archäologische Angebot wieder ein. Tonlämpchen eignen sich sehr zum Verschenken. Wenn der Mann wiederkommt, so bitte nehmen Sie nur von ihm, was Ihnen selbst gefällt. So geht es über Wochen fort. Bronzegefäße, Stücke aus Glas, auch teurere, goldverzierte römische Gürtel werden als Angebote nach Wien gemeldet, ehe ein gezahlter Vorschuss außer 2 mäßigen Glasgefäßen nichts erbringt und ehe die eher dubiose Quelle versiegt. Freuds Reaktion? Dunapentele ist kränkend. Ich habe in den letzten Tagen sehr schöne Dinge erworben, wesentlich um mich bei guter Stimmung zu erhalten, die ich Ihnen in Wien demonstrieren werde. Antiquitäten und Herrenpilze müssen Sie noch von mir erlernen. Damit ist Ferenczi vorläufig als archäologischer Gehilfe diskreditiert. Freud gibt ihm zu erkennen, dass er ihm nicht nur als Pilzsammler überlegen ist, sondern auch als Antiquitätensammler. Auf Billigware aus ungarischen Raubgrabungen war er nicht angewiesen. Freud achtete stets darauf, das Familienbudget durch Ausgaben für seine Sammlung nicht zu gefährden. Er separierte, wie Ernest Jones in seiner Biografie berichtet und der Briefwechsel mit Ferenczi bestätigt, Erlöse aus psychoanalytischen Einzelkonsultationen als Rücklagen für die Anschaffung von Sammlungsobjekten. Das erlaubte ihm, anspruchsvolle Wiener Antiquitätenhändler zu frequentieren, wie das Geschäft von Robert Lustiger in der Wipplinger Straße. Wie seine Wiener Kollegen fröhlich und glückselig trug er einen Namen, der zur guten Stimmung, in die Freud seine Käufe versetzten, beigetragen haben mag. Freuds Zeitschriften. Die Fotografien von Edmund Engelmann aus dem Frühjahr 1938 zeigen die Bibliothek Freuds als eine imposante Gelehrtenbibliothek, die das Arbeitszimmer vollständig umgibt. Hoch ragen die Regale auf, freie Wandflächen kommen nicht in den Blick. Die Bibliothek umschließt die in sie eingelassenen Vitrinen und scheint selbst zur Wand geworden zu sein. Als ihren Wandschmuck hat sie Masken und Fotografien aufgenommen. Ihre Ausläufer erstrecken sich in Gestalt von Kommoden mit Regalaufsätzen ins Behandlungszimmer. In den Regalen, die Freud im Rücken hat, wenn er an seinem Schreibtisch sitzt, dominieren dunkle, großformatige Bände, Nachschlagewerke, Lexika. Es handelt sich um eine Arbeitsbibliothek mit einer großen Vielfalt von Buchformaten. In die Lücke in der obersten Regalreihe gehört womöglich der Band, der auf dem Beistelltisch liegt, neben dem lächelnden antiken Chinesen, der den Kopf schief hält. Das Buch, dessen Titel ein Jugendstilornament umrankt, liegt auf einem Stapel Papier. Er gehört zu den Dingen, die beim zweiten Blick auf diese Bibliothek ins Auge fallen und signalisiert, dass die Arbeitsbibliothek eines Gelehrten nicht nur aus Büchern besteht. Bei der hellen Reihe schmaler, broschierter Bände im Regal hinter der Vitrine mit chinesischen, ägyptischen, griechischen und römischen Objekten handelt es sich offensichtlich um fortlaufende Ausgaben einer Serie oder Zeitschrift. Sie stehen im Schatten der Buchreihen, aber sie gehören zu den Schlüsselmedien in Freuds Epoche. Zumal für eine junge Disziplin wie die Psychoanalyse, die sich Geltung verschaffen will, sind sie unverzichtbare Instrumente der Durchsetzung und Selbstbehauptung. In Regalhöhlen nahe dem Fußboden stapeln sich ungebundene Papiere, Ephemera liegen quer über Buchreihen. Sichtete man diese Zwischenreiche, so würden viele Sonderdrucke zum Vorschein kommen. Und was hat es mit den beiden Instrumenten auf sich, die auf dem Schreibtisch zwischen Manuskriptmappe und Aschenbecher auf unbeschriebenem Papier liegen? Das eine scheint zum Glattstreichen von Papier geeignet zu sein. Das andere, das wie ein Messer aussieht, könnte zum Aufschneiden von Buchseiten dienen. Jedenfalls haben sie sich nicht aus der Küche hierher verirrt. Sie gehören zu den Small Tools, den kleinen Werkzeugen der Bibliothek. Es handelt sich um Objekte, an die wie an die Küchenmesser Gesten, Routinen, Geschicklichkeiten gebunden sind. H.D., die amerikanische Dichterin Hilda Doolittle, eine von Freuds Patientinnen, ist dafür eine Kronzeugin. Sie schreibt in Tribute to Freud über ihren Vater und sich selbst. Seine Tochter ist es, der er später das Papiermesser anvertraut. Er überlässt ihr seine unaufgeschnittenen Magazine und Zeitschriften. Sie kennt sich damit aus, wie man das Papiermesser sorgfältig unter der Oberfläche der Doppelseite entlangführt, und das ist besonders wichtig, weil ihr älterer Bruder nie aufgefordert wird, die Seiten aufzuschneiden. Die Bücher und Zeitschriften gehören zu Freuds Dingen. Sie sind nicht nur Wissensspeicher, sie sind zugleich dreidimensionale Objekte im Raum, wie die Objekte der archäologischen Sammlung, mit denen sie enge Beziehungen unterhalten. Die Bücherleidenschaft, aus der er kein Hehl machte, war die eines Sammlers. Sie richtete sich auf die Bücher als Objekte. Wenn man den gesamten Bestand scannen würde, der von Freuds Bibliothek nach den Verkäufen geblieben ist, die mit dem Gang ins Exil verbunden waren, könnte man sich in den Texten der Bibliothek ungehemmt bewegen. Aber dieser Objektcharakter ginge in der zweidimensionalen Darstellung verloren. Die Formate der Bücher und ihre Einbände, das Sortenlager der in einer Bibliothek enthaltenen ungebundenen Papiere und die Buchgestaltung sind nicht nur transparente Hüllen der in ihnen gespeicherten Schriftzeichen und Bilder. Die Formate sind selbst Bedeutungsträger, Speichermedien von Lektüre und Wissenstechniken. Und sie gehen in der modernen Literatur in das Reservoir der Metaphern und Gleichnisse für die Innenwelten ein. Es gibt, schreibt Freuds Patientin H.D., banale, verworrene Träume, und es gibt wirkliche Träume. Der banale Traum steht zum Wirklichen in genau demselben Verhältnis wie die Spalte eines Groschen- und Gossenblattes zur Folioseite eines Shakespeare-Stückes. Mit dem Professor besprach ich einige wenige wirkliche Träume, einige Träume des Zwischenreichs, die wirkliche Bildelemente enthielten oder deren Hieroglyphen mit authentischen Bildern verknüpft waren, und einige wunderliche banale Spottträume, die gleichsam tanzten wie Fasnachtsfiguren und Maiköniginnen um den Maibaum. Es verwundert nicht, dass die Dichterin den Traum mit dem hellsten Inhalt von allen als ihren Traum von der Prinzessin präsentiert, dessen Material aus dem Buch der Bücher stammt. Er arbeitet mit dem Bild Moses im Schilf. Mit Freud, der die Bibelillustrationen von Gustave Doré kennt, kann sie Assoziationen dazu ausspinnen. Sie träumt im Folioformat. Wenn H.D. abfällig über das Groschenblatt spricht, dann steht diese Abwertung des Zeitungspapiers gegenüber der Folioseite quer zum Gleichnisregister Freuds. Dieses ist auch deshalb so breit aufgefächert, weil er ein notorischer Leser der Tageszeitungen und auch der populären humoristischen Wochenzeitschriften war. Der Zeitungsleser ist im Blick auf seine Gelehrtenbibliothek nur zu erahnen, aber in seinen Schriften und Briefen ist er anwesend. Die Zeitungslektüre, vor allem der Wiener Neuen Freien Presse, gehört zu seinen Alltagsritualen, ob am Morgen, nach dem Frühstück oder ausgedehnt an Sonntagen. Im Ersten Weltkrieg liest er mehrere Tageszeitungen, neben österreichischen auch deutsche. Angehörige einer Patientin schicken ihm Zeitungsausschnitte mit Rezensionen seiner Traumdeutung. Und in einem nicht nur im Rückblick hochbedeutsamen Moment schreibt er, nachdem er das Manuskript der Traumdeutung an den Deutige Verlag geschickt hat, am 11. September 1899 an Wilhelm Vlies: »Ich bin fertig. Das heißt, alles Manuskript ist abgesendet. Meine Verfassung kannst du dir denken, die Steigerung der normalen Depression nach dem Aufschwung. Vielleicht liesest du den Simplicissimus nicht, an dem ich mich regelmäßig ergötze. Gespräch zwischen zwei Kameraden. Nun, Herr Kamerad, haben sich verlobt, Braut wohlreizend, schön, geistreich, anmutig? Geschmackssache, mir gefällt sie nicht. Das ist ganz mein Fall jetzt.« Dieser Freud, der regelmäßige Leser von Unterhaltungsblättern, der seine Gemütslage nach Fertigstellung des bedeutendsten Buches, das er bis dahin geschrieben hat, in einem mäßigen Witz spiegelt, hat zum Vergleichsregister der Traumdeutung viel beigetragen. Seinen dort publizierten Satz »Der Traum wird witzig, weil ihm der gerade und nächste Weg zum Ausdruck seiner Gedanken gesperrt ist. Er wird es notgedrungen«, nimmt er ernst. Er legt eine Sammlung von Witzen an und wird die Technik der Pointen mit den Methoden des Traumdeuters analysieren. Das Buch, in dem er das tut, wird sich als eine Anthologie zur jüdischen Alltagswirklichkeit in Mitteleuropa lesen lassen, aber er weiß, dass die Witze in der Mündlichkeit zu Hause sind. Die Orte, an denen sie zur Sprache kommen, sind eher das Kaffeehaus, der Salon, die Küche als die Bibliothek. Ihren Erstdruck erleben sie in der Regel auf Zeitungspapier. Es gibt einen Zwischenraum in Freuds Wohnung, in dem die Ausläufer der Bibliothek in die Welt der Zeitschriften und Magazine übergehen. Dieser Ort ist das Wartezimmer, in dem vor dem Ersten Weltkrieg die Werke von Wilhelm Busch auslagen und in den 20er Jahren The Nation und The New Republic für die amerikanischen Patienten. H.D. wird es das Zimmer mit dem runden Tisch und dem Krimskrams an alten Zeitungen und Magazinen nennen. Freuds Urne. Eine Todesahnung befällt den Schlafenden, will ihn in das Grab versetzen, aber die Traumarbeit weiß, die Bedingung auszuwählen, unter der auch dies gefürchtete Ereignis zur Wunscherfüllung wird. Der Träumer sieht sich in einem alten Etruskergrab, in das er selig über die Befriedigung seiner archäologischen Interessen hinabgestiegen war. Es ist gut denkbar, dass der in Zukunft einer Illusion zitierte Träumer Freud selbst war, zu dessen archäologischer Sammlung auch Objekte aus etruskischen Gräbern zählten. Als er am 23. September 1939 im Londoner Exil starb, wartete jedoch keine Grabkammer auf ihn, sondern das letzte Objekt, von dem hier die Rede sein soll. Die Urne, die seine Asche aufnahm, war keine Urne, sondern eine antike Vase aus einer archäologischen Sammlung, die ihm Marie Bonaparte zum 75. Geburtstag im Mai 1931 geschenkt hatte. Der aus dem 4. Jahrhundert vor Christus stammende Glockenkrater aus Apulien mit roten Figuren auf schwarzem Firnis zeigt ein dionysisches Bildprogramm. Auf der einen Seite sitzt Dionysos auf einem Schemel und hält in der Hand seines linken, aufgerichteten Armes seinen Thyrsos-Stab. In der rechten den Kantaros, das Trinkgefäß, das zu seinen Attributen gehört. Ihm gegenüber hält eine stehende Frauenfigur in der linken Hand einen Spiegel, in der rechten ein Gefäß. Eine Stele steht zwischen den beiden Figuren. Auf der anderen Seite der Vase sind zwei stehende Mantelfiguren ebenfalls durch eine Stele getrennt. Das Krematorium in Golders Green, ein 1902 eröffneter Backsteinbau, in dem wenige Monate vor Freud auch sein britischer Fürsprecher Havelock Ellis eingeäschert wurde, war ein Zeichen der Modernisierung der Sepulkralkultur und der schwindenden Kraft religiöser Traditionen. Seit 1885 war in England die Feuerbestattung, wie von ihren Befürwortern vehement gefordert, legalisiert. Das traditionelle jüdische Religionsgesetz kennt nur die Erdbestattung. Es verbietet die Feuerbestattung mit Blick auf die Auferstehung der Toten mit ihren Körpern bei der Ankunft des Messias. Die in der Feuerbestattung enthaltene Abwendung von der jüdischen Orthodoxie wird durch das dionysische Bildprogramm der Vase verstärkt. Die schwarze Granitsäule, die als Untersatz der Vase dient, hat Freuds Sohn Ernst entworfen, der Architekt, der schon 1933 von Berlin nach London emigriert war. Sie nimmt das Stelenmotiv des Glockenkraters auf und legt es nahe, die antike Stele als Grabstele zu identifizieren. Dionysos, der Gott des Weins, der Ekstase und des Theaters, galt seit Nietzsches Schrift Die Geburt der Tragödie als Widerpart der apollinischen Klarheit und des Maßes. Er ist aber zugleich der Gott der ewigen Wiederkehr von Tod und Geburt, ein Verwandter des ägyptischen Osiris, wie ihn George Frazer in The Golden Bough beschrieben hatte, einer der Hauptquellen für Freuds anthropologische Schriften. Ein Gott des Triebverzichts ist er nicht. In das Bild der apulischen Vase konnten Freud-Leser im Gegenüber von Dionysos und Stele ein Zentralmotiv seines Werks hineinsehen, die Polarität von Lustprinzip und Todestrieb. Es lässt sich nicht zweifelsfrei belegen, dass Freud selbst die apulische Vase zum Aufbewahrungsort seiner Asche bestimmt hat. In keinem der zahlreichen Berichte über die Trauerfeier im Krematorium am 26. September 1939 wird sie erwähnt, auch nicht im Nachruf von Marie Bonaparte, der Schenkerin, der am 4. Oktober 1939 in der antifaschistischen französischen Zeitschrift Marianne erschien. In seinem Dankesbrief an Marie Bonaparte vom 10. Mai 1931 hatte Freud sein Bedauern darüber geäußert, dass man mir keines der schönen Gefäße ins Grabgewölbe mitgeben wird. Ein fester Auftrag an die Hinterbliebenen ist dies nicht. Ob Freud wusste, dass es sich bei dem Glockenkrater mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Grabfund handelt, ist unbekannt. In seinem Arbeitszimmer nahm er eine herausgehobene Position ein. Auf den Fotografien Edmund Engelmanns ist die Vase auf einem runden Beistelltisch hinter dem Schreibtischstuhl nahe am Fenster zu sehen. Blütenzweige ragen aus ihr hervor. Unabhängig von etwaigen Verfügungen, die Freud mündlich über seine Bestattung gegeben haben mag, lässt sich die Frage stellen, in welchem Verhältnis der apulische Glockenkrater, in dem seine Asche liegt, zu seinem Werk und zu seinem Judentum steht. Das letzte Buch, das er vor seinem Tod publizierte, war »Der Mann Moses und die monotheistische Religion«. Es begann mit dem Satz, einem Volkstum den Mann abzusprechen, den es als den größten unter seinen Söhnen rühmt, ist nichts, was man gern oder leichthin unternehmen wird, zumal wenn man selbst diesem Volk angehört. Bis heute ist die Debatte über dieses Buch nicht verstummt. War es eine zur Unzeit vorgenommene, bedenkenlose Enthüllungsschrift, die Moses dem Judentum entführte und zu einem Ägypter und Verächter der Juden machte? War es der Abschied Freuds von der griechisch-römischen Kultur, hervorgegangen aus der Desillusionierung über deren Unfähigkeit, als Schutzschild gegen den Antisemitismus zu dienen? War es der Fluchtpunkt einer tiefen Moses-Identifikation, die Freud auf Umwegen von der Akropolis zum Sinai führte, zur Heimkehr ins Judentum? Die Diskussion hierüber wird meist mit Blick auf die Aussagen geführt, die Freud häufig kontrafaktisch zur Realgeschichte des Judentums über den strengen Monotheismus machte, den sein Moses aus Ägypten mitbrachte, und über den Widerstand der Juden, die ihn töten mussten, um sein Erbe, die Befreiung vom Götzendienst, annehmen zu können. Grundsteine in Freuds Konstruktion des Judentums sind das Bilderverbot und der Verzicht auf den Auferstehungsglauben im frühen Judentum. Vor allem mit Blick auf das Bilderverbot würdigte er die jüdische Religion als Fortschritt in der Geistigkeit. Hier liegt der Ansatzpunkt für alle Deutungen, die im Mann Moses einen Beleg für die Heimkehr des späten Freud ins Judentum sehen. Der Fortschritt, den die Juden bewirkten, war schon in die Zukunft einer Illusion die Zusammenziehung der vielen Götter zu einem einzigen Gott. Die Götter gingen darin aus den Versuchen der Menschen hervor, die gestaltlos unpersönliche Übermacht der Naturkräfte in Mächte zu verwandeln, die man beschwören, beschwichtigen, womöglich gar bestechen kann. Die Verdichtung der Göttersphäre zu dem einen göttlichen Wesen des Monotheismus ist der Fluchtpunkt dieser Entwicklung. Die Juden spielen hierbei die Schlüsselrolle, aber sie tauchen an entscheidender Stelle nicht unter ihrem Namen auf, sondern als das Volk, dem zuerst solche Konzentrierung der göttlichen Eigenschaften gelang und das aus dem Stolz über dieses Gelingen sein Selbstbild formte. Nun, da Gott ein einziger war, konnten die Beziehungen zu ihm die Innigkeit und Intensität des kindlichen Verhältnisses zum Vater wieder gewinnen. Wenn man so viel für den Vater getan hatte, wollte man aber auch belohnt werden, zumindest das einzig geliebte Kind sein, das auserwählte Volk. Schon bevor Freud im Mann Moses dem jüdischen Volk Moses nahm, hatte er sein Selbstbild als auserwähltes Volk zur kindlichen Illusion herabgestuft. Ganz nebenbei, warum hat keiner von all den Frommen die Psychoanalyse geschaffen? Warum musste man da auf einen ganz gottlosen Juden warten? Fragte Freud im Oktober 1918 in einem Brief an den protestantischen Pastor Oskar Pfister. Die Antwort hat er selbst 1926 anlässlich seines 70. Geburtstages in seiner Abschiedsansprache an die Mitglieder der Wiener jüdischen Loge Bnei Brit gegeben. Seit 1897 hatte er ihr angehört und in ihr vor allem in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg ein Publikum gefunden, das ihn für viele Anfeindungen entschädigte. Der Kern der Ansprache war eine Selbstdeutung des Wissenschaftlers. Seine Zugehörigkeit zum Judentum habe ihm den Gang in die Opposition und den Verzicht auf das Einverständnis mit der kompakten Mehrheit erleichtert und dadurch seine Einblicke in die Tiefen des menschlichen Trieblebens begünstigt. Das war eher eine Reflexion der sozialen Effekte seiner Zugehörigkeit zum Judentum als eine Würdigung des Judentums selbst. Was für ihn die Anziehung des Judentums und der Juden unwiderstehlich machte, führte er gerade nicht auf die Fortschritte der Geistigkeit oder gar das Selbstbild der Juden als auserwähltes Volk zurück, sondern auf dunkle Gefühlsmächte, umso gewaltiger, je weniger sie sich in Worte fassen ließen. Es klang, als lockten ihn diese Mächte aus der Distanz. Er reklamierte für sich eine doppelte Außenseiterposition, sowohl gegenüber der christlichen Mehrheitsgesellschaft als auch gegenüber dem Judentum, dem er angehörte. Es gibt wenige Gründe für die Annahme, Freud habe diese Position am Ende seines Lebens revidiert. Michael Kessler las aus Freuds Dinge, der Divan, die Apollo-Kerze und die Seele im technischen Zeitalter.